Abschnitt 4 aus Armadale, 6. Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweites Kapitel, Teil 1. London, den 19. November. Ich bin wieder allein in der großen Stadt, zum ersten Mal allein seit unserer Verheiratung. Vor fast 8 Tagen trat ich meine Heimreise an, Midwinter in Turin zurücklassend. Seit Anfang dieses Monats sind die Tage so reich an Ereignissen und ich bin den größeren Teil der Zeit körperlich und geistig so abgehetzt gewesen, dass mein Tagebuch jämmerlich vernachlässigt worden ist. Wenige Notizen in solcher Eile und Verwirrung geschrieben, dass ich sie kaum selbst entziffern kann, sind alles, was mich schwarz auf weiß an das erinnert, was seit Armadales Abreise von Neapel geschehen ist. Ich will versuchen, ob ich ohne weiteren Zeitverlust damit zustande kommen kann, ob ich mir die Begebnisse in der Folge, wie sich von Anfang dieses Monats an eins nach dem anderen zugetragen hat, ins Gedächtnis zurückzurufen vermag. Am 3. November, wir waren damals noch in Neapel, empfing Midwinter einen flüchtigen Brief von Armadale aus Messina. Das Wetter, schrieb er, wäre prächtig gewesen und die Yacht hätte eine der schnellsten Fahrten gemacht, die man sich denken könne. Die Mannschaft wäre eine etwas rohe Bande, allein Kapitän Manuel und sein englischer Bootsmann, der letztere der Schilderung nach der beste aller guten Kumpane, hielte sie bewundernswert in Zucht. Nach solchem glücklichen Anfang hatte Armadale als selbstverständlich eine Verlängerung der Fahrt angeordnet und auf des Kapitäns Rat sich entschlossen, einige Häfen des Adriatischen Meeres zu besuchen, die ihm Manuel als höchst charakteristisch und sehenswert beschrieben hatte. Eine Nachschrift folgte, die erklärte, dass Armadale sehr eilig geschrieben, um den nach Neapel gehenden Dampfer nicht zu versäumen, und den Brief rasch wieder geöffnet habe, um noch etwas zu bemerken, was er beinahe vergessen. Am Tage vor seiner Abfahrt sei er bei seinem Bankier gewesen und sich noch etliche 100 in Gold zu holen und glaube da selbst seine Zigarrentasche liegen gelassen zu haben. Dieselbe sei ihm ein sehr wertes Andenken und Midwinter möge doch so gut sein, sie für ihn wiederzuerlangen und ihm bis zu ihrem Wiedersehen aufzuheben. Als mich Midwinter allein gelassen, dachte ich über den Inhalt des Briefes ernstlich nach. Mein Gedanke war und ist es noch, dass Manuel nicht umsonst Armadale überredet hat, in einem so wenig von Schiffen belebten Meere wie das Adriatische Meer zu kreuzen. Auch die Art und Weise, wie der geringfügige Verlust der Zigarrentasche erwähnt war, fiel mir als bedeutsam auf. Ich schloss, dass Armadales Kreditbrief nicht durch seine eigene Vorsicht oder Geschäftskenntnis in die etlichen 100 in Gold verwandelt worden war. Auch hierbei war Manuels Einfluss jedenfalls und nicht ohne Grund tätig gewesen. Die ganze schlaflose Nacht hindurch drängten sich mir in kurzen Pausen diese Erwägungen wieder und wieder auf und immer wiesen sie auf einen und denselben Weg auf den Weg heimwärts nach England. Wie dahin gelangen und insbesondere wie dahin ohne Midwinters Begleitung gelangen, das war mehr, als mein Verstand diese Nacht ausklügeln konnte. Ich versuchte und versuchte, der Schwierigkeit zu begegnen und schlief, ohne dass mir es gelang, gegen Morgen erschöpft ein. Ein paar Stunden später, sobald ich angekleidet war, kam Midwinter herein mit Briefen seiner Zeitungsverleger in London, die er diesen Morgen erhalten hatte. Der Redakteur hatte den Herrn einen so günstigen Bericht über seinen Neapler Korrespondenten abgestattet, dass sie diesen zu dem einträglichern und bedeutenden Posten in Turin befördern wollten. Seine neuen Instruktionen waren in dem Briefe enthalten und er sollte keine Zeit verlieren, Neapel mit seinem neuen Aufenthaltsorte zu vertauschen. Ehe er mich noch darum fragen konnte, befreite ich ihn von aller Angst hinsichtlich meiner Zustimmung zu dem Tausche. Turin besaß in meinen Augen die große Anziehung, dass es auf dem Wege nach England lag. Ich versicherte ihm sofort, dass ich, sobald er es wünsche, zur Reise bereit sei. Er dankte mir für meine Bereitwilligkeit, mich seinen Plänen zu fügen, und mit fast der alten Freundlichkeit und Herzlichkeit, wie ich sie die letzte Zeit von ihm nicht erfahren hatte. Die tags vorher von Armadale eingelaufenen guten Nachrichten schienen ihn etwas aus der dumpfen Verzweiflung aufgerüttelt zu haben, in welche er seit der Abfahrt der Yacht versunken war. Und jetzt hatte die Aussicht einer Beförderung in seinem Berufe und mehr noch die Aussicht, den verhängnisvollen Ort verlassen zu dürfen, wo sein drittes Traumgesicht in Erfüllung gegangen war, seinem eigenen Geständnisse nach ihm noch mehr erheitert und erleichtert. Ehe er wegging, um die nötigen Vorbereitungen zu unserer Abreise zu treffen, fragte er, ob ich vielleicht Nachrichten von meiner Familie in England erwarte und ob er Anweisungen erteilen solle, dass meine Briefe mir mit den seinigen Poste Restante nach Turin nachgesandt würden. Dankend nahm ich das Anerbieten an. Augenblicklich stieg mir bei seinem Antrag der Gedanke auf, dass meine fingierten Familienverhältnisse von neuem bestens verwertet werden könnten als Grund einer unerwarteten Heimberufung nach England. Den 9. des Monats waren wir in Turin installiert. Am 13. sagte mir Midwinter, der sehr beschäftigt war, es würde ihm ein großer Zeitgewinn sein, wenn ich so gut sein wollte, auf der Post für ihn nach Briefen zu fragen, die uns etwa von Neapel nachgesandt wären. Auf die mir jetzt gebotene Gelegenheit hatte ich gewartet und war entschlossen, sie ohne Säumen zu ergreifen. Weder für ihn noch für mich waren postrestante Briefe da. Ich sagte ihm indes bei meiner Heimkehr, dass ich einen mit sehr beunruhigenden Nachrichten von Hause erhalten habe. Meine Mutter wäre gefährlich erkrankt und man ersuche mich, unverzüglich nach England zu kommen, wenn ich sie noch sehen wolle. Jetzt, wo ich fern von ihm bin, scheint es mir ganz unerklärlich, es ist aber nichtsdestoweniger wahr, dass ich selbst jetzt noch nicht ihm direkt und absichtlich ins Gesicht lügen konnte, ohne ein Gefühl von Angst und Scham zu empfinden, was die meisten und ich selbst auch mit einem Charakter wie der meinige für ganz unvereinbar halten dürften. Unvereinbar oder nicht, ich empfand es. Und was noch wunderbarer, vielleicht richtiger ausgedrückt, verrückter ist, ich bin fest überzeugt, hätte er auf seinem ersten Entschlusse bestanden, mich nicht allein nach England reisen zu lassen, sondern mich selbst nach England zu begleiten, zum zweiten Male hätte ich der Versuchung den Rücken gekehrt und mich noch einmal in den alten Traum eines glücklichen und harmlosen Lebens an der Seite und in der Liebe meines Mannes einlullen lassen. Täusche ich mich selbst hierin? Ich glaube annehmen zu müssen, dass ich's tue. Es kommt ja nichts darauf an. Was hätte geschehen können, ist gleichgültig. Was geschehen ist, das allein ist jetzt von Bedeutung. Midwinter ließ sich endlich überzeugen, dass ich alt genug wäre, auf einer Reise nach England allein kommen zu können, und dass er es seinem Redakteur, der ihm seine Interessen anvertraut habe, schuldig sei, Turin nicht zu verlassen, wo er sich eben erst etabliert. Der Abschied von mir ging ihm nicht so nahe wie der Abschied von seinem Freunde. Endlich habe ich nun meine Schwäche für ihn vollkommen überwunden. Kein Mann, der mich wahrhaft liebte, würde die Pflichten gegen ein paar Zeitungseigentümer den Pflichten gegen seine Frau vorangestellt haben. Ich hasse ihn, dass er sich von mir überzeugen ließ. Ich glaube, er war froh, mich loszuwerden. Ich glaube, er hat in Turin ein Weib kennengelernt, das er liebt. Nun mag er seiner Fantasie folgen, wenn es ihm Vergnügen macht. Ehe noch viele Tage vergehen, werde ich die Witwe Mr. Armadales auf Thorpe Ambrose sein, und was frage ich dann nach seinen Zu- und Abneigungen? Meine Reisebegebnisse sind nicht bemerkenswert und meine Ankunft in London steht schon auf der ersten Zeile einer neuen Seite berichtet. Heute ist das Einzige von einiger Wichtigkeit, was ich, seitdem ich in diesem billigen und stillen Hotel hier wohne, getan, dass ich nach dem Wirt geschickt und ihn gebeten habe, mir eine Reihe älterer Nummern der Times zur Durchsicht zu verschaffen. Höflich bot er mir an, ihn morgen früh nach einem Lokale in der City zu begleiten, wo alle Zeitungen, wie er sagte, der Reihe nach aufbewahrt werden. Bis morgen also muss ich meine Ungeduld nach Nachrichten von Armadale so gut ich kann bezähmen. Gute Nacht denn dem hübschen Spiegelbild meiner selbst, das auf diesen Seiten erscheint. Den 20. November. Noch kein Wort der bewussten Nachricht, weder unter den Todesanzeigen noch sonst wo in der Zeitung. Ich habe Nummer für Nummer sorgfältig durchgesehen vom Tage an, an welchem Amedeels Brief aus Messina geschrieben war, bis auf heute, und was sich auch ereignet hat in England, ist noch nichts davon bekannt. Dessen bin ich mir sicher. Geduld. Bis auf Weiteres werde ich jeden Morgen beim Frühstück die Zeitung finden und jeder Tag kann mir zeigen, was ich vor allem sehen möchte. Den 21. November. Wieder keine Nachricht. Um den Schein zu wahren, habe ich heute an Midwinter geschrieben. Als ich mit dem Briefe fertig war, fühlte ich mich, ich weiß nicht warum, so jämmerlich verstimmt und niedergedrückt und hatte eine solche Sehnsucht nach etwas Gesellschaft, dass ich, weil ich sonst nicht wusste, wohin, in Verzweiflung wirklich nach Pimlico ging, auf die Möglichkeit hin, Mutter Oldershaw könnte vielleicht in ihre alte Wohnung zurückgekehrt sein. Seit ich während meines früheren Londoner Aufenthalts den Ort zum letzten Mal gesehen hatte, waren dort Veränderungen vorgegangen. Dr. Downwards Seite des Hauses war noch immer unbewohnt, aber der Laden wurde für den Einzug einer Putz- und Modehändlerin hergerichtet. Als ich hineinging, um Erkundigungen einzuziehen, fand ich nur unbekannte Leute darin. Sie hatten jedoch kein Bedenken, mir auf meine Anfrage Mrs. Oldershaws Adresse zu geben, woraus ich schließe, dass die kleine Verlegenheit, welche sie im letzten August zwang, sich zu verbergen, inzwischen, wenigstens soweit sie davon berührt wurde, ihr Ende gefunden. Hinsichtlich des Doktors waren die Leute, oder behaupteten dies mindestens, außerstande, mir zu sagen, was aus ihm geworden sei. Ich weiß nicht, war es der Anblick des Platzes in Pimlico oder meine eigene Schlechtigkeit oder was sonst, was mich traurig machte. So wie ich aber Mrs. Oldershaws Adresse bekommen hatte, empfand ich, dass sie die allerletzte Person in der Welt war, nach deren Wiedersehen ich Verlangen trug. Ich nahm ein Cab und fuhr nach dem Hotel zurück. Jede Stunde wächst meine Ungeduld, von Armedale zu erfahren. Ich weiß kaum mehr, was ich in meiner Unruhe beginnen soll. Wann wird mir die Zukunft etwas minder dunkel erscheinen? Morgen ist Sonnabend. Wird das Sonnabendblatt den Schleier lüften? Ende von Abschnitt 4, gelesen von Jost van Aken, Braunschweig, 20. November 2023.